Der Turm. Ein Turm, er steht, ragt weit empor, fängt ein die Blicke aller Leute. Sie stellen sich, wie's wäre, vor, auf ihm zu stehen, nur zur Freude. Man sieht ihn schon von weitem her, wirft seinen Schatten in die Flur. Doch drinnen ist er kahl und leer, ist hohl Fassade leider nur. So wird ihn nie ein Mensch erklimmen, das ist sein Schicksal, wie er weiß. Doch wie ich kenn der Leute Drängen, sie wollten's doch um jeden Preis. Sie schätzen nicht, was dies Gebilde alles schon durchlebet hat. Sie nehmen ein, dies sein Gefilde und laben sich an Blicken satt. Doch Blicke nur, die sollen's nicht bleiben, alle strömen nahe hin. Jeder will's den Lieben zeigen, sie waren da, doch wo der Sinn? Wird man den Turm einst selber fragen, nur als Gedankenspielkonstrukt? Ich glaub, er würde lächelnd sagen, mein ewig Ruhm ist bald geglückt.